cuerda, ay tenaz, señorita, haben dich gedacht bei dem Liedchen heut Nacht. Bist du bis auch mit mir, nun so sing ich dafür, weil ich mich seh nach dir, für mein Maul Eseltier. Amigo mio, schau, sie wackelt mit langem Ohr. Und nickt vergnügt und froh, sing ich dir mein Liedchen vor. Dein Liedchen, Senorita, mein kleines Eselfräulein. Ein Esel bin auch ich und darum verstehst du mich. Sagst niemals nein, wenn du sprichst, sagst du ja. Das Wort, das du kennst, ganz allein, heißt ja. Kleines Frauchen, unser Frauchen, sagt Schittlein und lässt mich leiden, du allein zu allen Zeiten, sagt bestimmt die A. Deine Eselin, du, hör mir zu, Senorita, lachst du mich auch aus, da mach ich mir nichts draus. Denkst wohl in deinem Sinn, dass ein Dummkopf ich bin, der für ein Maultier singt und ihm ein Ständchen bringt. Amigo mio, du warst immer ein gutes Tier, drum klag ich heut mein Leid und all mein Kummer dir. Du graue Senorita, ja, ja, mein kluges Tierchen, du kennst mein Herzchen noch viel besser als jene Frau. Ging von mir fort, aber du bist noch da. Sag mir zum Trost noch ein Wort. Mein Ja. Kleines Frauchen, unser Frauchen, sagt Schittlein und lässt mich leiden. Du allein mit tausend Freuden sagst du mir I.A. Allee!